Erster, hört zu, meine Söhne. Lernt von eurem Vater. So werdet ihr klug. Zweiter, ich gebe euch gute Regeln. Vergesst meine Worte nicht. Dritter, ich war auch einmal ein Kind. Meine Eltern haben mich geliebt. Vierter, mein Vater sagte, behalte meine Worte im Herzen. Folge meinen Regeln. Fünfter, werde klug. Lerne viel. Vergiss meine Worte nicht. Sechster, liebe die Klugheit. Sie wird dich beschützen. Sie passt auf dich auf. Siebte, Klugheit ist das Wichtigste. Gib alles dafür. Lerne, was richtig ist. Achten, halte die Klugheit fest. Dann werden dich alle Menschen achten. Neunter, sie ist wie schöner Schmuck für dich. Sie macht dich wertvoll. Zehnter, höre mir zu, mein Sohn. Dann wirst du lange leben. Elfter, ich zeige dir den guten Weg. Du sollst geradeaus gehen. Zwölfter, dein Weg wird frei sein. Du wirst nicht hinfallen. Dreizehnten, halte die guten Regeln fest. Sie sind dein Leben. Vierzehnter, gehe nicht mit bösen Menschen. Folge ihrem Weg nicht. Fünfzehnter, meide diesen Weg. Gehe schnell daran vorbei. Sechzehnter, böse Menschen wollen anderen schaden. Sonst können sie nicht schlafen. Siebzehnter, sie essen und trinken böse Taten. Sie lieben die Gewalt. Achtzehnter, der Weg der guten Menschen ist hell. Er wird immer heller. Neunzehnter, der Weg der bösen Menschen ist dunkel. Sie fallen oft hin. Zwanzigster, mein Sohn, hör gut zu. Achte auf meine Worte. 21. Behalte meine Worte immer im Kopf. Behalte sie im Herzen. 22. Meine Worte geben dir Leben. Sie machen deinen Körper gesund. 23. Pass gut auf dein Herz auf. Dort beginnt dein Leben. 24. Sage keine Lügen. Sprich immer die Wahrheit. 25. Schau immer geradeaus. Sieh nicht nach links oder rechts. 26. Mache deinen Weg glatt. Gehe immer den sicheren Weg. 27. Bleib auf dem guten Weg. Tu nichts Böses.